Dein Name gleich der Sonnengeh. Dein Name gleich der Sonnengeh, die zehret bei den Sternen, bei den Sternen steht, steht zehret bei den Sternen. Yeah.